Und Jahwe redete mit Mose also, dies sind die Bestimmungen in Betreff des Aussätzigen zur Zeit seiner Reinigung, er soll zum Priester gebracht werden, und zwar muss der Priester zu ihm hinaus vor das Lager gehen. Wenn nun der Priester bei der Besichtigung findet, dass die vom Aussatze betroffene Stelle am Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester Befehl geben, dass man für den, der sich reinigen lässt, zwei lebendige reine Vögel, Zedernholz, Karmesin und Ysop bringe. Sodann soll der Priester Befehl geben, dass man den einen Vogel schlachte, in ein irdenes Gefäß über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel aber, das Zedernholz, den Karmesin und Ysop soll er nehmen und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des über dem lebendigen Wasser geschlachteten Vogels eintauchen. Sodann soll er den, der sich vom Aussatze reinigen lässt, siebenmal besprengen und ihn so reinigen, den lebendigen Vogel aber lasse er ins freie Feld fliegen. Und der, welcher sich reinigen lässt, muss seine Kleider waschen, alle seine Haare abscheren und sich baden, so wird er rein werden. Danach darf er hineingehen ins Lager, muss aber noch 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Am 7. Tag aber soll er alle seine Haare abscheren, Haupt, Bart und Augenbrauen, kurz alle seine Haare soll er abscheren, sodann soll er seine Kleider waschen und seinen Leib baden, so wird er rein werden. Am 8. Tag aber soll er 2 fehllose Lämmer nehmen und ein einjähriges, fehlloses weibliches Lamm, nebst 3 Zehntel Feinmehl, das mit Öl angemacht ist, zum Speisopfer und einem Locköl. Und der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den Mann, der sich reinigen lässt, und diese Dinge Jahwe darstellen an der Türe des Offenbarungszeltes. Sodann soll der Priester das eine Lamm nehmen und es zum Schuldopfer darbringen mit dem Locköl und soll beides als Webe vor Jahwe weben. Und zwar soll man das Lamm da schlachten, wo man die Sündopfer und die Brandopfer zu schlachten pflegt, an heiliger Stätte, denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester, hochheilig ist es. Sodann nehme der Priester etwas von dem Blute des Schuldopfers und der Priester streiche es dem, der sich reinigen lässt, an den rechten Ohrknorpel, den Daumen der rechten Hand und die große Zehe des rechten Fußes. Alsdann nehme der Priester etwas von dem Locköl und gieße es auf seine, des Priesters, linke Hand. Sodann tauche der Priester seinen rechten Finger in das Öl, das in seiner linken Hand ist, und sprenge von dem Öl mit seinem Finger 7-mal vor Jahwe. Von dem übrigen Öl aber, das in seiner Hand ist, streiche der Priester dem, der sich reinigen lässt, etwas an den rechten Ohrknorpel, an den Daumen der rechten Hand und die große Zehe des rechten Fußes, oben auf das Blut des Schuldopfers. Und was noch übrig ist von dem Öl in der Hand des Priesters, das tue er auf das Haupt dessen, der sich reinigen lässt, damit ihm so der Priester Sühne schaffe vor Jahwe. Sodann soll der Priester das Sündopfer herrichten, um dem, der sich reinigen lässt, Sühne zu schaffen wegen seiner Unreinigkeit, danach soll er das Brandopfer schlachten. Und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar darbringen, und wenn ihm so der Priester Sühne geschafft hat, wird er rein werden. Wenn er aber arm ist und nicht so viel zu leisten vermag, so nehme er ein Lamm als Schuldopfer, damit es gewebt und ihm Sühne geschafft werde, dazu 1/10 Feinmehl, mit Öl angemacht, zum Speisopfer und ein Locköl, ferner 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, was er zu leisten vermag, damit die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer diene. Und zwar soll er sie am 8. Tage, nachdem er rein geworden, zum Priester bringen, an die Türe des Offenbarungszeltes vor Jahwe, und der Priester nehme das Schuldopferlamm nebst dem Locköl und der Priester webe beides als Webe vor Jahwe. Sodann schlachte man das Schuldopferlamm, und der Priester nehme etwas von dem Blute des Schuldopfers und streiche es dem, der sich reinigen lässt, an den rechten Ohrknorpel, den Daumen der rechten Hand und die große Zehe des rechten Fußes. Von dem Öl aber gieße der Priester etwas in seine, des Priesters, linke Hand und es sprenge der Priester von dem Öl, das in seiner linken Hand ist, mit seinem rechten Finger 7-mal vor Jahwe. Sodann streiche der Priester etwas von dem Öl, das in seiner Hand ist, dem, der sich reinigen lässt, an den rechten Ohrknorpel, den Daumen der rechten Hand und die große Zehe des rechten Fußes, auf die mit dem Blute des Schuldopfers bestrichene Stelle. Und was noch übrig ist von dem Öl in der Hand des Priesters? Das tue er auf das Haupt dessen, der sich reinigen lässt, damit er ihm Sühne schaffe vor Jahwe. Sodann soll er die eine von den Turteltauben oder von den jungen Tauben, die er zu leisten vermochte, herrichten, die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer, samt dem Speisopfer, und so soll der Priester dem, der sich reinigen lässt, Sühne schaffen vor Jahwe. Das sind die Bestimmungen in Betreff dessen, der mit Aussatz behaftet ist, bei seiner Reinigung aber nicht so viel zu leisten vermag. Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, wenn ihr ins Land Kanaan kommt, das ich euch zu eigen geben will, und ich lasse in dem Lande, das ihr zu eigen habt, an irgendeinem Hause eine aussätzige Stelle entstehen, so soll der, dem das Haus gehört, hingehen und es dem Priester melden und sprechen, an meinem Hause zeigt sich etwas wie Aussatz. So soll dann der Priester Befehl geben, das Haus auszuräumen, bevor der Priester hineingeht, um die betreffende Stelle zu besichtigen, damit nicht etwa alles, was sich im Hause befindet, für unrein erklärt werden muss. Alsdann soll der Priester hineingehen, um das Haus zu besehen. Wenn er nun bei der Besichtigung der aussätzigen Stellen wahrnimmt, dass sich dieselben an den Wänden des Hauses befinden in Gestalt grünlicher oder rötlicher Grübchen, die tiefer zu liegen scheinen, als die Wandfläche, so soll der Priester aus dem Hause heraus an die Türe des Hauses gehen und das Haus auf 7 Tage verschließen. Wenn dann der Priester am 7. Tage wiederkehrt und bei der Besichtigung findet, dass der Aussatz an den Wänden des Hauses weiter um sich gegriffen hat, so soll der Priester Befehl geben, dass man die Steine, an denen sich der Aussatz zeigt, herausreißt und draußen vor der Stadt an einen unreinen Ort wirft. Das Haus selbst aber soll man inwendig ringsum abkratzen und den abgekratzten Lehm draußen vor der Stadt an einen unreinen Ort schütten. Sodann soll man andere Steine nehmen und anstelle jener Steine einsetzen, ebenso soll man anderen Lehm nehmen und das Haus bewerfen. Wenn dann der Aussatz abermals am Hause hervorbricht, nachdem man die Steine herausgerissen, das Haus abgekratzt und neu beworfen hat, so soll der Priester hineingehen, und wenn er bei der Besichtigung findet, dass der Aussatz weiter um sich gegriffen hat am Hause, so ist es ein bösartiger Aussatz an dem Hause, dasselbe ist unrein. Und man soll das Haus abbrechen, die zu ihm gehörenden Steine, Balken und den gesamten Lehmbewurf am Hause, und soll es hinausschaffen an einen unreinen Ort draußen vor der Stadt. Und wer das Haus betritt, solange es verschlossen ist, der soll für unrein gelten bis zum Abend. Und wer in dem Hause geschlafen hat, der muss seine Kleider waschen, und wer in dem Hause gegessen hat, der muss seine Kleider waschen. Wenn aber der Priester hineinkommen und bei der Besichtigung finden sollte, dass der Aussatz nicht weiter am Hause um sich gegriffen hat, nachdem das Haus neu beworfen war, so soll der Priester das Haus für rein erklären, denn der Schaden ist geheilt. So soll er dann, um das Haus zu entsündigen, 2 Vögel, Zedernholz, Karmesin und Ysop nehmen. Den einen Vogel schlachte er in ein irdenes Gefäß über lebendigem Wasser, das Zedernholz aber, den Ysop, den Karmesin und den lebendigen Vogel soll er nehmen und in das Blut des geschlachteten Vogels und in das lebendige Wasser tauchen und das Haus 7-mal besprengen und soll so das Haus mit dem Blute des Vogels und mit dem lebendigen Wasser, sowie mit dem lebendigen Vogel, dem Zedernholz, dem Ysop und dem Karmesin entzündigen. Den lebendigen Vogel aber lasse er hinaus vor der Stadt ins freie Feld fliegen und schaffe so dem Hause Sühne, so wird es rein werden. Das sind die Bestimmungen in Betreff der verschiedenen Arten des Aussatzes und in Betreff des Grindes, sowie des Aussatzes an Kleidern und Häusern, der Hautmale, des Schorfs und der weißen Flecken, um darüber zu belehren, wenn etwas unrein oder rein ist. Das sind die Bestimmungen in Betreff des Aussatzes.